Wie ungeheuer sinnvoll diese Lehre angewandt wurde, dafür sei aus der Fülle der Proben eine gegeben. Zitat: Wahrscheinliche Unwissenheit, die in freiwilliger Schuld oder Ursache begründet ist, entschuldigt von der Sünde, wenn die Wirkungen, die aus der Unwissenheit entstehen, nicht vorgesehen sind. Ein Beispiel bietet derjenige, der sich freiwillig in den Zustand der Trunkenheit oder Raserei versetzt hat und deshalb in der Trunkenheit einen Menschenmord und Hurerei begeht. Zitat Ende. Philidius 1633. Ein Beichtkind braucht nur ein einziges Mal eine derartige Tröstung im Beichtstuhl zu erfahren und es steht in der fortwährenden Versuchung, sich eine solche Unkenntnis der Sündhaftigkeit bei allen einzureden, was es gern tun möchte. Das ist natürlich umso leichter, wenn die Morallehren derart verworren sind, dass sie ganze Bände widerspruchsvollster Angaben über Einzelsünden vorsehen. Selbst der Beichtvater weiß bei solchen Morallehren in vielen Fällen nicht, ob es nicht probabel ist, dass die Tat eine Sünde war. Wie sehr durch diese Lehre das Verbrechen gefördert werden sollte, das geht aus folgenden Ergüssen klar hervor. Zitat: Überall, wo die Erkenntnis der Bosheit fehlt, da fehlt auch notwendig die Sünde. Wenn jemand einen Ehebruch oder Mord begeht, und zwar deren Bosheit und Schwere, aber nur sehr unvollkommen und oberflächlich bemerkt, begeht er doch nur eine lässliche Sünde, mag die Sache auch noch so groß sein. Zitat Ende. Georg de Rhodes, 1671. Zitat: Es ist eine feststehende Lehre der Theologen bei dem Pater Moja mit dem heiligen Thomas, dass es eine unüberwindliche Unkenntnis einiger Gebote gibt, die allein der übernatürlichen Dinge in Betreff des Glaubens, sondern auch der natürlichen in Betreff der 10 Gebote, nämlich des Wuchers, der Lüge, der Hurerei, welche mit Rücksicht hierauf keine Sünden sind. Zitat Ende. Casnedi, 1711. Da aber bei den gerissensten Sündern und besonders gelehrten Theologen dieses Hilfstürchen nicht immer anzuwenden ist, so würde es gerade denen fehlen, die der Verworfene zwangsläufig mit allen seinen Lehren am besten unterstützen will. So ersann der Jesuit ein zweites Hilfstor, das ist breit und jeder kann es benutzen. Wer mit seinem Willen nicht bei der Tat ist, der kann Mord, Ehebruch und was immer er will begehen, ohne dass er eine Sünde tut. Ferner braucht man einer Versuchung nicht auf die Dauer zu widerstehen. Hierfür noch das eine Beispiel. Zitat: Wenn eine Versuchung lange dauert, ist es nicht notwendig, ihr Anhalten positiv zu widerstehen, weil dieses zu beschwerlich sein oder zu zahllosen Skrupeln führen würde. Zitat Ende. Guri, 1868. Dies war die Lehre, die die Sittenlosigkeit aller in allen Fällen so weit heraufbeschwor, als die eingeborenen Erbeigenschaften dies möglich machten. Die unheimliche Auswirkung solcher Verwahrlosung durch die Morallehren, die die Jesuiten nun mit Hilfe der päpstlichen Unterstützung möglichst in der gesamten katholischen Welt durchzusetzen sich bemühten, wurde dadurch noch erheblich gesteigert, dass ein planmäßiger Listkampf des Ordens eine ganz bestimmte Behandlung des 6. und 9. Gebotes in diesen Morallehren durchgeführt hat. Der unsagbare Schmutz ihrer Sexualmoral, der in ganzen Bänden behandelt ist und die unglaublichsten Beichtfragen von den Beichtvätern verlangt, musste sich und sollte sich unheimlich auswirken. Nach dem zynisch ausgesprochenen Grundsatze, dass eine Abhängigkeit von der Kirche nur da besteht, wo ein Schuldgefühl gegen Sünden, ganz besonders gegen das 6. und 9. Gebot vorhanden ist, wurde die Morallehre zu einer fortwährenden Aufreizung des zur Enthaltsamkeit gezwungenen, aber nicht zum lebenden Leichnam Loyolas verwandelten weltlichen römischen Geistlichen gemacht. Der mächtige Widerstand eines sittlich festen Priesterstandes wurde hier planmäßig vom Jesuiten unterwühlt. Da er selbst als Missionar in allen Diözesen von Zeit zu Zeit die Beichte der Gemeinden abnahm, so konnte er Einblick in die Wirkungen seiner Lehren gewinnen und hatte gar manchen widerstandskräftigen Geistlichen an der Erpresserstrippe, denn der Beichtamtmissbrauch wurde ihm bekannt. Aber nur der Jesuit hatte ihn in der Hand, denn durch schauerliche weitere Anordnungen war Vorkehrung getroffen, dass der Beichtvater nicht vor dem weltlichen Gericht angezeigt wurde und das verführte Beichtkind ein stummes Opfer blieb. Genug des Grauenvollen. Die moralische Verwahrlosung, die der Orden mit seinen Lehren bewirkte, muss eine unheimliche gewesen sein, denn ernst war auch der Kampf der sittlich hochstehenden Katholiken der Priester- und Laienwelt, die sich gegen diesen Morast wandten und immer wieder neue Klagen bei dem Vatikan erhoben. Einige dieser Stimmen seien angeführt, um den Katholiken bewusst zu machen, dass es einmal eine Zeit gab, in der man den frommen Vätern Widerstand bot. Kardinal Aguirre schreibt, Zitat: In unserer Zeit gab es fast kein göttliches oder menschliches, kein natürliches oder positives Gesetz, dem nicht sehr viele unter dem hohlen Schein des Probabilismus durch allerlei Ausflüchte ausweichen. Zitat Ende. Dominikaner Vinzenz Kotensohn schreibt in seiner Theologica Mentis et Cordis, Zitat, es gibt für sittlich schlechte Menschen kein günstigeres, erwünschteres System als den Probabilismus. Aus ihm fließen täglich unzählige Irrtümer und Schandtaten. Nichts in der Sittenlehre steht noch fest. Für jede mögliche Handlung werden zwei entgegengesetzte Ansichten, beide als probabel angeführt. Zitat Ende. Die Art der jesuitischen Anwendung der Tröstungen, gerade für die Großen und Mächtigen, besonders die Fürsten, meldet der Kapuziner Cassini. Er sagt, Zitat, für jede ihrer Schandtaten findet sich eine milde Meinung und ein gefälliger Beichtvater. Zitat Ende. Der belgische Bischof Gilbert de Choiseul schrieb im Jahre 1678 an den Papst Innozent XI, Zitat, Eurer Heiligkeit werden nicht verkennen, wie gefährlich es ist, dass die Kirche mit so vielen dicken Bänden theologischen oder richtiger gesagt pseudotheologischen Inhalts überschüttet wird. Ihre Verfasser sind ganz zügellos und da sie meist eine Ehre darin setzen, etwas Neues zu sagen, so verschmähen sie keinen Irrtum, der ihnen ihre Unvernunft als einigermaßen plausibel eingibt. Wenn aber ihre ungeheuerlichen Lehrsätze einmal gedruckt sind sie rasch dem Urteil der neueren Kasuisten probabel und indem allmählich ihre Probabilität zunimmt oder wie ein neuerer sagt, reift, werden sie zuletzt sichere und unzweifelhafte Gewissensregeln. Zitat Ende. Als zu gleicher Zeit mit diesem Bischof sich sogar ein Jesuit, Gonzales, bei Innozenz XI über die schauerlichen Auswirkungen beklagte, ließ sich dieser endlich wenigstens dazu bewegen, in einem feierlichen Schreiben 1680 an den Jesuitengeneral den Probabiliorismus zu verlangen. Der Christus quasi Präsens, der den irdischen Namen Oliva trug, versprach Folgsamkeit, ließ aber den Erlass des Papstes verschwinden und änderte gar nichts. 220 Jahre später, als der Jesuitenorden mit seinem Probabilismus in der römischen Kirche herrschte, also um das Jahr 1900, hat der große jesuitische Moraltheologe Lehmkuhl diesen Erlass des Papstes endlich übersetzt und bekannt gegeben, da er ja jetzt unverfänglich geworden war.